Wann schwört man nicht wahrheitsgemäß, wenn man etwas mit einem Eid bekräftigt, von dem man weiß oder glaubt, dass es falsch ist? Und wenn man mit einem Eid etwas zu tun verspricht, was man gar nicht auszuführen beabsichtigt. Das ist natürlich gegen die Wahrheit bzw. Wahrhaftigkeit im zweiten Fall. Vor allem.